feststellen, der Junge hat es musikalisch einfach drauf. Punkt. Weil das Album ist schon wirklich die oberste Messlatte. Ich hab mich immer in dieser Position gesehen. Und das ist, glaube ich, ein Album, was so von Majo keiner erwartet. Ich kann euch bestätigen, breiter als der Türsteher. Das wird echt ein Klassiker. MAJ, ich hab ne Heidenkraft, sodass beim letzten Live-Gig fast vor meinem Einsatz durch das alleinige Greifen das Mic zerplatzt. Ich bin rundum perfekt, wer so grundlos nach Stress, ihr werdet mundtot geslappt, so wie Nutten beim Sex. Utopischer Körperbau, schießt in die Luft mit der Gun, meine Brust ist ne Wand, Emma Muskelgigant. Mach mir ne sexy Neighbor klar, wie Eva Longoria, ey ganz ehrlich, ich könnte allein durch die GEMA Porsche fahren. Ich mach deine Bitch klar, sie muss sich zum Blasen hinhocken, ey jedes Blach hat sie gehabt, so wie Windpocken. Womanizer, Rapper haben den IQ eines Höhlenmenschen. Ich das Schöning lächeln, Kampfkraft eines Löwenmännchen. Warum wir täglich deine Note auf dem Sofa becken? Weil ihre Wurzeln in Kolumbien sind wie Coca-Blättchen. Das goldene Händchen, so wie C3PO. Ich werfe Bomben auf das Land wie ein B3-Pilot. Damals hieß es, die Bahn kommt heute zu spät. Heute frage ich mich, welchen Wagen ich heute nehme. Welche Farbe ich heute nehme. In der Garage stehen 10. Ach, ich nehme einfach noch einen, den ich Barbezahlung gehe. Und ich pumpe immer weiter, trotz 100.000 Leider. Dein Monatslohn ist heute mit meinem Stundenlohn vergleichbar. Yeah, ich chill beim Mond nicht in Curaçao. Doch bewundern Bitches meinen utopischen Körperbau. Utopischer Körperbau. Banken gaben mir fürs Kohlestapeln zahlreiche Urkunden, sowie ein Rolex-Laden. Sieh meine Uhr durch das Mondlicht strahlen. Hast du mit deinem Opel-Wagen Crash, so wie beim Go-Kart fahren, total Schaden. Yeah, Emma float wieder mies. Du brauchst so circa eine Stunde, wenn du meinen Kontostand liest. Du siehst die Höhe des Betrages, gehst in Fotostellung schlafen. Deine Schönheit, sie geht baden durch dein Döner-Teller atmen. Alter, schrubb dir mal die Zähne, bevor du mit mir redest. Sonst für'n Push kriegst an die Schläfe zu einem Bruch in deinem Schädel. So das Herz zu denken, ein LKW hätte ihn erfasst. Emma J, ich erober diese Welt in einer Nacht. Der Held in jeder Stadt, so wie Superman und Thor. Baller durch dein Durag und du leckst an dein Blut von meinen Shorts. Denn schaust du auf die Statur von dem Majo, siehst du angespannte Arme wie in Burkina Faso. Damals hieß es, die Bahn kommt heute zu spät. Heute frage ich mich, welchen Wagen ich heute nehme. Welche Farbe ich heute nehme. In der Garage stehen 10. Ach, ich nehme einfach noch einen, den ich Barbezahlung gehe. Und ich pumpe immer weiter, trotz 100.000 Leider. Dein Monatslohn ist heute mit meinem Stundenlohn vergleichbar. Yeah, ich chill beim Mond nicht in Curaçao. Doch bewundern Bitches meinen utopischen Körperbau. Yeah, und jetzt zum Schluss noch mal bisschen Real Talk Gelaber. Für alle Bitches, die meinen, ich hätte alles in den Arsch geschoben bekommen und ich hätte meinen Erfolg nicht verdient. Vor circa 6 Jahren, Emma startete Imbiss. Ich war jung, brutal und hungrig, Rapper laberten nur Mist. Glaub mir ein Haken und du sitzt. Und ich sparte ohne Witz für ein Street-Video. Und ich zahlte es aus dem Nichts. Kam ein Anruf von Farid Bang. Und ich komm nicht klar. Ich war sprachlos, keine Worte, ein Traum wird wahr. Hungrig schrieb 1000 Bars, ja ich disste jeden Rapper weg. Mir egal wer da steht, ich mach, ich ficke deine Mutter. Rap die Rapper beerdigt, ich hämmerte 1000 Mädels. War ein weiter Weg bis dato, ich hab ein Standing in der Szene. Und alle die gerne reden, Majo hat es nicht verdient. Fickt euch alle, Bitch, heute mach ich Patte wie ein G. Wer lieferte euch die beste Promo hier? Kollege Omajo, was ist denn los mit dir? Wir sind ein Vorbild für die Jugend, ja sie lieben uns. Heute weiß jeder das, von Salat der Bizeps schrumpft. Und wir saßen vor Gericht, wo die Straße in mir spricht. Wenn man die Fan beleidigt, ist es halt die Nase, die dann bricht. Denn damals waren wir nichts, die Taschen voller Weed. Ey, ich hatte keine Beats damals mit Jasko auf der Street. Und wer sagt heute, ich bin rap-technisch schlecht? Ich fickte damals schon alle Bitches auf Rap-Battles weg. Ha, da könnt die Casey fragen. Ich grüße Summer Jam, Banger Musik, Jasko und Farid Bang.